Zum 23. Todestag von Präsidenten Kim Il-sung fand am 6. Juli im Frauenclub in Pyongyang ein Seminar der Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes über seine Erhabenheit statt. Die Rednerinnen hoben hervor, Präsident Kim Il-sung habe die Juche-Ideologie und die Songun-Idee begründet, die den Weg der koreanischen Revolution erhelle. Dadurch sei es möglich geworden, dass das Heimatland, das einst von der Weltkarte verschwunden sei, mit einer äußerst wissenschaftlichen und eigenschöpflichen Leitideologie für die Verwirklichung der souveränen Sache und der koreanischen Revolution voller Zuversicht vorangeschritten sei.